Schwere Blicke und erbärmlichste Schreie. Schwere Blutungen, abgerissene Beine. Ich sehe sie sterben und auf Brücken gehen. Ich sehe sie kämpfen und ihr Leben flehen. Und wieder mal hab ich den Kampf verloren. Das Opfer steht nun vor Wotans Tor. Die Hände bedroht, das Soldatenherz bricht. Für den Kameraden weich das letzte Gesicht. Das letzte Gesicht. Das letzte Gesicht. Das letzte Gesicht. Das letzte Gesicht. Schützengraben direkt vor mir getroffen. Ich eile hinzu, sein Hinterkopf weit offen. Der Tod gewinnt, das ist mein ewiger Fluch. So mancher bekam von mir das Totentuch. Morphium gegeben und die Glieder amputiert. Mein Alltag die Hoffnung, niemals zu verlieren. Jedes Leben, welches ich retten kann, ist mein Sieg. Ich bin Sanitäter für das Vaterland. Wieder mal hab ich den Kampf verloren. Das Opfer steht nun vor Wotan.